Der Wind spielt mit der Wetterfahne auf meine schönen Liebchens Haus. Da dachte ich an meine Wange, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte es eher bemerken sollen, dass er uns aufgestellt.